wanna make your dreams come true. Meine Welt ist eiskalt, dunkel eingemauert in der Zeit. Im Beton, wo ich leb und bleib, wo am Ende nur noch Schmerz durch mein Herz treibt. Das ist Hass, Realität, guck ich tanz mit dem Teufel. Die Welt ist eiskalt, dunkel eingemauert in der Zeit. Im Beton, wo ich leb und bleib, wo am Ende nur noch Schmerz durch mein Herz treibt. Das ist Hass, Realität, guck ich tanz mit dem Teufel. Me he convertido en un demente, pero me siento el más consciente. Si fuera por mí destruyera a la gente que por hipocresía y falsedad te manipula, lavándote el cerebro para que pierdas la cordura. No creo en su literatura. La calle me ha enseñado a valorar lo bueno, aparta lo que está malo. Hay que dar buen ejemplo, mi hermano. La mayoría de la gente tiene el cerebro lavado. Protesto por lo real y lo que de verdad debería ser valorado. Siento odio por sus ambiciones, putas destrucciones, tecnología, explotación, abusos y maltratos. Mi mundo es, gracias a ustedes, oscuro, descabellado y sin futuro. Yo nunca he tenido jefe ni tampoco lo tendré. Odio el poder, tampoco voté. Ni lo pienso hacer, ni lo pienso hacer. Es la calle y lo que digo es lo que vivo. Soy adictivo al sonido explosivo. Seguiré activo dando mensaje positivo. Soy creativo y original. Amigos, esto es de Venezuela. Yeah. Niño rumba en unión con Alemania. Ay, tú sabes, sin compasión. Meine Welt ist eiskalt, dunkel eingemauert in der Zeit. Im Beton, wo ich leb und bleib, wo am Ende nur noch Schmerz durch mein Herz treibt. Das ist Hass, Realität, guck ich tanz mit dem Teufel. Die Welt ist eiskalt, dunkel eingemauert in der Zeit. Im Beton, wo ich leb und bleib, wo am Ende nur noch Schmerz durch mein Herz treibt. Das ist Hass, Realität, guck ich tanz mit dem Teufel. Was wäre, wenn Gott und der Teufel einen Pakt geschlossen hätten? Über das Schicksal aller Seelen der Menschen? Ich glaube nicht an den Teufel. Aber das solltest du. Er glaubt an dich.